Transparenz für die Ohren. So, wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch zur Vorstandssitzung der Piratenpartei Landesverband NRW. Wir haben heute den 25.06. 20.44 Uhr und ich freue mich, dass einige Leute da sind. Nein, wir sind zahlreich vertreten und verweise darauf, dass wir ein Arbeitspad haben. Das finden wir unter https://sitzung-2015-06-25. Ich stelle fest, wir sind beschlussfähig. Die ausreichende Anzahl an Vorstandsmitgliedern ist in dieser Sitzung. Abwesend entschuldigt ist der Artgerecht Marc Jansen. Unentschuldigt fehlt niemand. Was ist mit Thomas? Thomas hat angekündigt, möglicherweise verspätet zu kommen, weil er noch in einem Termin ist. Paki hat auch gesagt, er kommt etwas später. Also beide quasi entschuldigt verspätet. Genau, wir können es ja noch im Verlauf der Sitzung überprüfen. Dann stelle ich jetzt die obligatorische Frage, ob es Anmerkungen, Kritik, Änderungswünsche zum Protokoll der letzten Vorstandssitzung gibt. Kritik baue ich mal auf, ich muss das noch nachtragen von mir. Kommt. Möchtest du das nicht im aktuellen Pad nachtragen statt im letzten Pad, weil da kommt ja dann keiner mehr rein? Ne, ich muss ja nicht ins Pad, sondern ins Wiki muss ich das sowieso eintragen, aber ich sehe jetzt sowieso, ja, die letzte ist ja ausgefallen. Oh, jetzt muss ich hier gerade umplanen. Die ist nicht ausgefallen, da waren wir nicht beschlussfähig. Ach so, ja, genau. Nein, die ist ausgefallen. Wie dem auch sei. Also ich werde das ins Wiki nachtragen, was von mir fehlt. Fertig. Also egal wann, wo. Dann können wir das jetzt aber nicht abnehmen. Doch, das kannst du, wenn du die Prämisse beachtest, dass mein Eintrag einfach fehlt. Aktuell. Was dann niemand, der ins Wiki schaut, weiß, außer du vermerkst es dort. Also es geht um das Protokoll vom 28. Mai, ne? Das ist euch klar. Dennis, ist dir das klar? Ja, ich glaube, aber ich werfe trotzdem gerade was zusammen. Ich war jetzt, ach du meine Zeit. Ja, hier, komm, stimm einfach mal durch. Gut, dann frage ich jetzt, wer dafür ist, dass das Protokoll so okay ist und angenommen werden soll. Ich fange mal mit oben an, deshalb sage ich, ich nehme es an, ich bin dafür. Ronny? Ich enthalte mich gerade, weil ich glaube, ein bisschen zu durcheinander bin, aber deswegen. Ralf? Dafür. Stahlrabe? Dafür. Bernd? Ich finde es gut und bin auch dafür. Das ist doch meine Kernaussage. Und der Sebastian, bitte. Dafür. Vielen Dank, danke dafür. Dann kommen wir jetzt zu den Berichten des Landesvorstandes. Der Paki wird dann später nochmal dazu aufgerufen werden, weil er noch nicht da ist. Ich frage den Wassel, ob er da was zu sagen möchte. Nicht zu Paki seiner Tätigkeit, ich kann nur zu meiner was sagen. Ich habe an der Webseite ein bisschen korrigiert. Ich habe bei der Öffentlichkeitsarbeit mitgeholfen. Ich war auf dem Japan-Tag, ich war auf der Marina Kassel. Und ich habe ein bisschen die Basis geflauscht. Und des Weiteren war ich noch im Bereich Münster auf dem Hafenfest, was 3 Tage ging, und da habe ich mich engagiert dafür eingesetzt, dass ich halt die Leute, die da rumliefen, darüber aufgeklärt habe, was so an Bauprojekten direkt in der Umgebung da stattfindet, und das waren echt wichtige Gespräche, die ich da geführt habe über 3 Tage. Danke, Sebastian. Dazu Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Der Thomas macht das dann auch später, wenn er nachkommt. Dann berichte ich jetzt. Seit der letzten Sitzung gab es für mich eine Vorstandssprechstunde, diverse Telefonate, E-Mails, Verwaltungskram. Ich habe vorbereitende Tätigkeiten im Bereich AG-Struktur gemacht, dasselbe für die Regionalpiraten. Ich habe das Treffen Wie weiter in Weeze, was die Verena Hallmann initiiert hat, besucht und da gute Gespräche geführt. Ich habe das kommunale Vernetzungstreffen im Unperfekthaus besucht. Für diejenigen, die sich jetzt wundern, das liegt auch länger zurück. Ich habe meinen letzten Bericht in diese Sitzung gebracht, weil ich dem beim letzten Mal schuldig bleiben musste. Ich war auf der Marina Kassel. Ich habe in der LGS, ich wurde in der LGS von 2 Studierenden interviewt, die eine Arbeit über das Entstehen von Parteienwahlprogrammen schreiben wollen. Das war auch recht spannend, weil man da natürlich auch von anderen Parteien, also über die Arbeitsweise anderer Parteien, so Kleinigkeiten hören konnte. Ich habe diverse Fraktionssitzungen wahrgenommen. Das PolGF-Vernetzungstreffen hat es gegeben. Mumble AG Familie. Ich habe Anträge geschrieben und bin damit in Abstimmung. Habe 2 Blogposts für die NRW-Seite geschrieben. Mumble Tellerrand war eine Veranstaltung. Und habe, jetzt sind wir in der Lokalpolitik, eine Elterninfo-Veranstaltung zur Schulentwicklung wahrgenommen, bei der ich reichlich Ohrfeigen und Kritik gehört habe. Und nicht zuletzt, auch das ist Kommunalpolitik, aber das hat mich sehr gefreut, weil wir in dieser Woche zwei wichtige, großartige Anträge, einen im Stadtrat und einen im Kreistag, durchgebracht haben. Piraten wirken. Damit bin ich fertig. Fragen dazu? Scheint auch hier. Ich gratuliere für die beiden Anträge. Ja, das ist nicht alltäglich, passiert nicht so häufig. Herzlichen Dank dafür. Und der Kreistagsantrag war der Antrag eines Einzelpiraten. Das ist nochmal spannender. Gut, danke. Dann kommt's jetzt zum Bericht von Bernd. Oh ja, echt. Also, ich habe, glaube ich, da ein paar Sachen schon ins Bett geschrieben. Auch ich hatte die Ehre, bei der Marina Kassel mal hinter die Kulissen blicken zu dürfen. Und es war sehr spannend, sehr aufregend und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann haben wir jetzt endgültig die Geschichte mit den Konten in Mülheim geklärt. Da waren auch noch mal einige Klimmzüge notwendig. Das war auch nicht so einfach, dass man das eben mal so macht. Ich habe mich mit verschiedenen Fachleuten und Fachkräften über die neue Praxis der Spendenbescheinigung, die wir einführen wollen, besprochen. Ich denke, das werden wir auch im Laufe des Jahres noch auf den Weg setzen. Ich will da aber noch nicht zu viel verraten, aber es wird eine, sagen wir mal, komplett serviceorientierte Änderung geben. Und das war es eigentlich im großen und ganzen Vorstandssprechstunde. Ja, alles das, was so anfällt, was man halt so in 4 Wochen so macht. Ach so, und wofür ich mich jetzt schon entschuldigen muss, ich wollte eigentlich bis zu diesem Termin die Budgets der einzelnen Kreisverbände gemacht haben. Dafür ist das leider etwas hinten runtergefallen. Das wird aber so schnell wie möglich nachgeholt. Wir haben jetzt Sommerferien eh. Das heißt also, dass ich da erstmal komplett weniger Zeit aufwenden muss. Und das geht jetzt alles in die Piraten rein. Und wenn du schon von deiner politischen Karriere erzählst, Masch, dann darf ich hinzufügen, dass ich gerade so eben von dem Einbürgerungstag hier in Kerpen komme. Wir haben einige neue Mitbürger erhalten und es war eine ziemlich gruselige Veranstaltung mit einem unglaublich hohen Fremdschämenanteil und die können von Glück sein, dass ich mich nicht habe gleich wieder ausbürgern lassen, als ich da mir das angeguckt habe. Es wird Zeit, dass wir da was machen können. Es wird Zeit, dass wir hier mal die richtigen Seiten aufziehen können. Und wenn wir bei dem Thema schon sind, dann stehen unsere Koalitionsverhandlungen und unsere Koalitionsvereinbarungen kurz vor dem Abschluss. Aber das dazu in nächster Nähe mehr. Danke, das war's von mir. Vielen Dank, Bernd. Gibt's dazu Fragen? Auch hier scheint es keine Fragen zu geben. Dann würde ich den Ralf bitten, seinen Bericht kurz zu verlesen. Ja, ich habe auch angefangen von der letzten Fraktionssitzung an. Ich hatte zwar im letzten Protokoll schon alles reingeschrieben gehabt, aber da die ausgefallen ist, fangen wir wieder oben an. Standardmäßig, also das Tagesgeschäft, Eintritte, Austritte, Ermäßigungen, alles was damit zusammenhängt, Listenerstellung, war dann am 30.05. beim Japantag in der Landesgeschäftsstelle. Habe mich in CRM eingearbeitet, habe diverse Schulungen auch zu den verschiedenen Tools hier bei uns nochmal genossen. Habe alte Tickets zum Thema Mitgliederverwaltung bearbeitet, in dem Zusammenhang jetzt, was damals schon so in Vorplanungen war, wie die Mitgliederverwaltung geändert werden sollte, was verbessert, was gestrichen und so weiter. Ja, dann war ich in 2 Sprechstunden, jetzt scrollt mir einer gerade mein Screen weg. Mailadressen anlegen darf ich jetzt auch und auch Passwörter neu vergeben, wenn mal einer was hat. Das heißt, da können wir auch ein bisschen schneller arbeiten, da unterstütze ich die AG Technik. Wir hatten hier in Oberhausen Kreis Mitgliederversammlung zum Thema Neuwahl Büroberaten, da haben wir 3 neue Büroberaten gewählt. Ja, dann hatten wir noch eine Sprechstunde, AG Technik-Mammelsitzung war ich bei und habe jetzt die letzten Tage ein bisschen Fleißarbeit geleistet. Ich bin die gesamten Austrittstickets durchgegangen, die hier noch rumdümpelten, waren in der Gesamtsumme so knappe 80. Die habe ich jetzt im ersten Schritt schon mal deutlich reduzieren können und da habe ich gleich auch nochmal unten einen Antrag zu, wobei ich noch nicht weiß, ob wir den heute wirklich durchdiskutieren müssen oder ob ich den nicht erst in die nächste Sitzung schiebe. Jo. Ja, danke Ralf. Schade, dass du nur alte Austrittstickets bearbeiten konntest und nicht, also die Tickets reduzieren konntest und nicht die Austritte. Gibt's dazu noch weitere Fragen? Ich habe mich vorhin eine Minute lang gefragt, was Austrickstickets sind. Aber ich glaube, er hat gar keinen ausgetrickst. Gut, das war keine Frage, aber dann würde ich jetzt dich, Starabe, bitten, deinen Tätigkeitsbericht zu verlesen. Ja, ich mache das kurz, ihr könnt es lesen. Es ist quasi das wie immer. Marina Kassel Sprechstunde. Ich war auch bei der Wir müssen reden. Das war sehr fruchtbar. Das werde ich auch nochmal irgendwann verarbeiten und auch in die Fläche tragen. Ansonsten Tagesgeschäft, Umlaufbeschlüsse, Tickets, Mails, Überweisungen und diverse Schatzmeisterdinge. Und lobenswerterweise hast du vergessen zu sagen, dass du Sperrmüll in der LGS gemacht hast. Ist das richtig? Ja, das ist auch richtig. Hatte der Martin vorbereitet für uns. Ja. Ja, danke dafür. Jetzt Fragen an Stahlrabe. Plus eins für Stahlrabe auf alle Fälle. Gut, das kann ich nur unterstützen. Keine weiteren Fragen, wie ich das jetzt merke. Dann will ich den Dennis mal lesen. Okay, ja, Japan-Tag, Vernetzungstreffen, da dann ET, Polgef, Mumble, Sprechstunde war ich auch. Das ist ja echt schon lange her, das habe ich total vergessen alles. Nein, nicht vergessen. Naja, gut. Dann jetzt Mitglieder-Dinge, manche DNÖ sind. In der Kassel konnte ich auch sein und mir dort viele Dinge von und Erfahrungen von anderen Landesvorständen anhören. Ein bisschen RT, naja, E-Mails, Prozesse müssen jetzt aufgezeichnet werden, bin ich auch bei. Und auch mein AG-Technik-Mumble und ansonsten war ich eigentlich ja viel draußen, manchmal auch. Danke, Dennis. Fragen an Dennis? Auch hier keine Fragen. Dann fürs Protokoll. Der Artgerecht ist heute entschuldigt. Deshalb wird es da keinen Tätigkeitsbericht geben. Und damit wären wir vorläufig am Ende der Tätigkeitsberichte. Wir werden die... Paki. Nein. Paki. Ja, Paki, dann häng dich bitte hinten dran und mach deinen Tätigkeitsbericht. Alles klar. Hallo und zusammen. Guten Abend erstmal, genau. Hallo, Paki. Ja, Kind schläft, ich habe jetzt Zeit. Was habe ich gemacht? Ja, diverse Gespräche geführt im Landtag und mit Kreisvorständen. Ich habe einen Vortrag gehalten gestern im Karlsdorf über Urheberrecht und Open Data. Ich war mehrfach im Landtag, ich habe in der AGÖA mitgearbeitet, habe Pressearbeit gemacht, war auf dem kommunalen Vernetzungstreffen, Japan-Tag, Freiheit statt Angst, Orga für den 13.06., weil wir ja vorletzte Woche hatten wir ja keine Vorstandssitzung, deswegen habe ich das da noch mit reingepackt. Ja, im Großen und Ganzen halt so Tagesgeschäft, diverse Pressegespräche und noch Vermittlungsgespräche in einigen Kreisverbänden, wo es ein bisschen turbulenter gerade zugeht. Das war's. Danke, Paki. Gibt's Fragen zu Paki? Heute gibt es keine Fragen. Dann wären wir vorläufig am Ende der Tätigkeitsberichte. Sollte der Thomas noch nachkommen, werden wir ihn da auch nochmal berichten lassen, wobei da wahrscheinlich nicht viel zu berichten ist. Und wären jetzt bei den Infos der Fraktion. Ich sehe die Moni unten. Moni, gibt's was zu sagen? Darf ich dich hochbitten? Ja, hallo. Erstmal guten Abend. Hallo, Moni. Ja, bei uns ist natürlich einiges los. Wir haben Plenarsitzung gestern, heute und morgen und unsere Aktivitäten stehen natürlich jetzt im Zeichen dieser Plenarsitzungen. Am Mittwoch war eine Unterrichtung der Landesregierung zu den Mitteln, die vom Bund jetzt für Flüchtlinge kommen, weil also Flüchtlinge war nochmal ein großes Thema. Am Mittwoch war außerdem G8, G9 ein sehr großes Thema. Das ist ja auch ziemlich groß durch die Presse gegangen. Ich denke, da haben wir uns gut positioniert. Also ich glaube nicht, dass es noch viele Menschen gibt in NRW, die nicht wissen, dass wir halt diese Volksinitiative unterstützen. Dann hatten wir heute Morgen eine Aktuelle Stunde, die von uns auch beantragt wurde, nochmal zum Thema Vorratsdatenspeicherung aufgrund des Konvents der SPD am Samstag. Da ist es ziemlich hoch hergegangen, war auch sehr schön. Und wir hatten einen gemeinsamen Antrag von uns, den hat Lukas initiiert mit der SPD und den Grünen, der Freifunk in NRW voranbringen will. Also das waren so die Highlights, die wir auch pressetechnisch verarbeitet haben. Der letzte Antrag heute war so ein bisschen schade, der war von uns, da ging es halt darum, Bürgerbegehren zu vereinfachen und der ist abgelehnt worden, was uns aber auch nicht richtig wirklich überrascht hat. Ich glaube, der Grampi ist auch unten, wenn ich irgendwie was vergesse, der passt jetzt auf und ergänzt das mal noch. Ja, morgen ist spannend, ne? Habt ihr alle mitgekriegt? Morgen wählen wir also nicht die Monika zur Vizepräsidentin und dann gucken wir mal, was wird. Ja, danke, Moni. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann gerne. Warum wählen wir dich denn nicht zur Vizepräsidentin? Weil wir böse sind. Ah, okay. Verstehe. Also ich sag mal, das geht ja immer noch um diese alte Geschichte, das ist ja jetzt schon ein Jahr vorbei, das geht doch um diese Spyware, die wir auf irgendeinem Rechner hatten und sie haben damals ja gesagt, solange das nicht vollkommen geklärt ist, würde man keinen Piraten ins Präsidium wählen und da beharren sie jetzt drauf, weil sie das halt einmal gesagt haben. Das ist so, für mich ist das der Hintergrund. Und das heißt, es findet jetzt keine Wahl statt oder die Piraten wählen dich nicht oder was? Ich verstehe die Ironie jetzt nicht so ganz, sie können nie einsortieren. Also wir haben einen Antrag auf Wahl gestellt, weil wir einfach gesagt haben, wir sind das jetzt hier endlich leid, diese Hinhalterei, das ist jetzt inzwischen wirklich ein Jahr her. Und der Antrag, der wird auch behandelt, das ist eine geheime Wahl, die dann stattfindet, aber die haben, also ich sag mal, die haben uns gesagt, wir wählen dich nicht. Also ne, in irgendwelchen Besprechungen, Gremien, wie auch immer, wurde halt klar, gerade die Regierungsfraktionen werden mich nicht wählen. Wir haben, glaube ich, Unterstützung, zwar nicht von allen, aber von vielen, von FDP und CDU, also da haben mir auch einige selber gesagt, dass sie mich auf jeden Fall wählen. Ja, wir sind mal so ein bisschen gespannt auf das Ergebnis oder ich bin gespannt, aber letztendlich wird es nicht reichen. Also es wird keine Mehrheit geben, wenn Rot-Grün tatsächlich zusammensteht und sagt, wir wählen die nicht, was halt da auch ein bisschen komisch ist, weil das ist eine geheime Wahl. Und die FDP hat zum Beispiel gesagt, das muss halt jeder für sich entscheiden. Und bei der SPD, zumindest bei der SPD, scheint es da auch den Fraktionszwang zu geben, was im Grunde ja ein Witz ist. Ja, dazu muss ich sagen, dafür habe ich kein Verständnis. Also wir haben den Ball ja jetzt auch extrem flach gehalten. Ich habe ja auch letzte Woche hier gesagt, dass ich euch bitte, da nichts zu sagen. Aber wir haben natürlich, also ich werde morgen... vor der Wahl, das darf ich, das ist mein Recht, ich darf eine persönliche Erklärung abgeben, das werde ich auch tun. Und nach der Wahl haben wir natürlich auch ein Statement vorbereitet und wir haben auch zwei Twitter-Picks vorbereitet, die wir dann sehr schnell rausgeben und dann steht dem auch nichts mehr im Weg, das zu retweeten oder Kommentare dazu abzugeben. Ne? Also dann ist morgen halt nicht unter der Gürtellinie, aber trotzdem drauf, ne? Weil es einfach eine Frechheit ist. Ja, danke Moni. Schade, dass du am Ende deines Berichtes jetzt doch noch Wasser in den Wein kippen musstest, denn ich glaube, das war eigentlich eine ganz erfolgreiche Woche, diese Woche oder der heutige Tag. Ja, sehe ich auch so. Dann habt ihr, was ich gerade gesehen habe, ihr habt da unten noch unter Sonstiges den Punkt, was da mit dem WDR gelaufen ist. Da kann ich, habe ich ja mal recherchiert, das hatte ich ja angekündigt, da könnte ich was zu sagen. Aber das können wir auch sonst unter Sonstiges machen. Ich weiß nur nicht, wie spät das wird. Weil ich morgen halt wieder sehr, sehr früh losfahren muss. Wenn das, sag ich mal, jetzt noch länger als eine halbe Stunde dauert, würde ich das lieber jetzt machen wollen. Dann stelle ich der Versammlung jetzt mal zwei Fragen. Und dem Grumpy eine Frage. Grumpy, möchtest du auch noch was sagen? Und B, Versammlung, habt ihr was dagegen, wenn die Moni das jetzt schon kurz berichtet? Soll loslegen. Ich bin auch dafür, das vorzudienen. Dann schieß los, der Grumpy meldet sich nicht. Moni, leg los. Ja, das ist eigentlich auch ganz schnell erklärt. Das ist wohl so gewesen, dass jemand eine Anfrage bekommen hat, schon sehr früh in diesem Jahr. Ich weiß nicht genau, ob Januar oder Februar. Und hat irgendwie gedacht, ja prima, ich gehe dahin, war alles klar. Und dann ist jetzt irgendwie aufgefallen, dass das gar nicht geht, weil Plenarsitzung ist. Und der Ingo hatte davon aber auch nichts gewusst, unsere Pressestelle. Und der Ingo hat dann dankenswerterweise noch versucht, jemanden aus dem Vorstand zu schicken, weil halt keiner von uns gehen konnte wegen Plenarsitzung. Und dann ist halt gesagt worden, nee, ist zu spät, weil die da in ihren Vorbereitungen bereits so weit fortgeschritten waren, dass sie sich nicht wieder auf eine neue Person einlassen wollten. Das ist jetzt mein Wissensstand. Also da ist irgendwie was schiefgelaufen. Und das passiert halt immer wieder mal. Genau, weiß ich nicht. Ich sage auch noch ein bisschen was dazu. Die E-Mail ist, weiß ich gar nicht, sie kam bei mir um 21 Uhr irgendwann, hatte ich sie gelesen und das war letzten Donnerstag. Und ich hatte gedacht, das wäre eine ziemlich gute Sache. Ich hatte mich aus dem Landesvorstand dafür bereit erklären wollen zu dem Zeitpunkt und auch dafür dann bereit erklärt, das zu machen. Und musste aber erstmal abklären, ob ich eine Woche Urlaub nehmen kann. Und das dauert ja alles ein bisschen und es dauerte mindestens einen Freitag. Und dann hatte ich aber Sonntagnacht Bescheid gegeben, ja, ich würde das machen, woraufhin dann am Montag der Ingo mit mir telefoniert hat, Montagmorgen, Und am Dienstag ich einen Anruf vom WDR bekommen habe, an dem er abgesagt wurde. Weil eben dann schon eben jemand gesucht und gefunden wurde. Habe ich ein bisschen versucht dann, ja, was man so dann macht, eben versucht zu horchen, wer das sein könnte, hin und her, und ein bisschen durchgedrungen, dass mir das eigentlich auch eine sehr große Freude wäre, das zu machen, dass es nicht nur ein Bereitschlagen wäre, sondern auch, ja, eine Ehre. Und dann hat man mir gesagt, okay, dann bist du Backup. Backup war ich dann, und ich habe gesagt, okay, bis Freitagnachmittag, also wenige Tage zuvor, hätte man mir Bescheid geben können, so kulant ist er, mein Arbeitgeber auch gewesen, bis Freitagnachmittag hätte mir Bescheid gegeben werden können, falls jemand abspringt. Ja, das ist nicht geschehen. Das ist dann, und so hatte ich dann irgendwie sehr viel Tagesfreizeit, die ich jetzt auch noch habe. Naja, nicht Tagesfreizeit, aber jetzt kann ich eben ganz normal auf meine Arbeit gehen. Und das ist dann eben nicht passiert. Das ist ein bisschen doof gelaufen, muss man schon gestehen. Ja, danke Moni, danke Dennis. Gibt es zu der Information noch Fragen? Ja, gibt es. Hallo. Ich hätte eine kurze Frage, warum solche Termine, und das ist ja nicht der erste, wo mal was passiert, dass jemand dann nicht kann, nicht mit der Partei kommuniziert wird. Warum da jetzt fast ein halbes Jahr außer der Landtagsfraktion im Endeffekt keiner von wusste und warum man nicht sowas vorher plant. Weil wenn man sich mal anguckt, wer von den anderen Parteien jetzt zu diesem Politiker Big Brother geht, dann sieht man durchaus, dass die eher ihre zweite und dritte Reihe geschickt haben und keinen aus dem Landtag oder sonst was, sondern vor allem Jusos sind, glaube ich, da. Etc. Das wäre halt auch was für unsere Bürgermeisterkandidaten gewesen, um da mal Werbung für sich zu machen oder ähnliches. Ja, dazu muss man einfach sagen, dass die Fraktion es nicht gewusst hat. Also die Fraktion hat es auch erst erfahren, als Ingo dann gesagt hat, wir müssen jemand anders suchen. Die sind in der Fraktion herangetreten persönlich, keine Ahnung. Ja. Und dann haben die das im Grunde, hat irgendjemand gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen, ich mach das. Dann war das im Grunde gegessen, bis dann plötzlich auffiel, oh, geht gar nicht, ist Plenarsitzung. Aber die Fraktion, also ich zum Beispiel oder alle anderen, wir wussten da nichts von. So, man kann auch noch sagen, also mir liegt ja das Schreiben vor, ich habe das ja gelesen. Das WDR hat darum gebeten, dass das auf keinen Fall öffentlich gemacht wird. Das war tatsächlich allerhöchste Top-Secret-Geschichte. Und auch wir im LAV haben das erst zu lesen bekommen, nachdem das vom WDR abgeklärt wurde. Ja, was mich daran halt, wenn ich nochmal eine Rundfrage stellen darf, was mich daran wundert, ist denn niemand auf die Idee gekommen oder derjenige, der sich dafür bereit erklärt hat, dass er vielleicht auch krank werden könnte und vielleicht ein Ersatzspieler gebraucht wird oder sonst irgendwas. Das hätte man ja nicht über die Mailinglisten jagen müssen, aber wir haben sowas wie diese Kommunaltreffen oder ähnliches, wo wir zusammenkommen. An solchen Stellen hätte man sowas bestimmt ganz gut unterbringen können, ohne dass es jetzt groß öffentlich geworden wäre. Da bin ich komplett bei dir, aber ich kann das jetzt nur noch mal sagen, wir in der Fraktion waren auch überrascht, weil, wie gesagt, wir haben es auch nicht gewusst. Können wir dann da an der Stelle wenigstens gucken, dass sowas als schlechtes Beispiel auch mal nach vorn gestellt wird und in Zukunft versucht wird, sowas besser zu kommunizieren. Ich meine, ist jetzt gegessen, wäre wahrscheinlich eine super Chance gewesen, aber naja. Zur super Chance, sagen wir mal, nachdem heute ja über die Medien gegangen ist, dass es da heute eine Massenschlägerei gegeben hat, weiß ich nicht. Was? Ja, es hat ist halt, ne, da haben wir irgendwie, weiß ich nicht, zig Menschen sich gekloppt. Die sind, glaube ich, mit 9 Polizeiwagen da aufgefahren. Ach, ich weiß das nicht alles, aber da war heute schwer was los. Ist aber letztendlich egal. Ja, Kai, du hast natürlich recht. Aber wir können da strukturell nichts machen, wenn Leute, die eine Einladung bekommen, das nicht sofort zum Beispiel an unsere Pressestelle weitergeben. Wir können ja nur, sag ich mal, auch strukturell handeln, wenn wir wissen, was Sache ist. Wir können gerne nochmal in der Fraktionssitzung darauf aufmerksam machen. Das passiert ja durchaus auch schon mal schon an anderen Stellen, dass man Dinge macht, nicht aus böser Absicht, weil man nicht möchte, dass die anderen das wissen, sondern weil man einfach denkt, ach ja, da ist ein Termin mit der Presse, das mache ich, da gehe ich hin, dann spreche ich mit dem. Und dann wird häufig einfach vergessen, die Pressestelle von uns da einzuschalten. Das ist halt schon öfter mal vorgekommen. Wir können daran appellieren, aber wir als Fraktion können natürlich auch nur handeln, wenn wir als Fraktion das auch wissen. Und das war hier nicht der Fall. Kurze Frage, hattet ihr mit dem WDR nochmal darüber geredet, wie die darauf kamen, einen einzelnen MDL anzuschreiben? Weil man könnte ja dem WDR auch mitteilen, dass die sich wirklich dann nur an den Fraktionsvorstand wenden, damit das eben direkt auch in der Pressestelle landet. Oder vielleicht sogar die E-Mail-Adresse und Telefonnummer vom Ingo geben. So sagen, alles, was ihr an Anfragen habt, bitte nur darüber und nicht einzelne MDL. Paki, der Ingo hat super Kontakte zum WDR. Also der kennt die Leute und spricht mit denen. Wir können allerdings dem WDR nicht sagen, an wen sie sich zu wenden haben. Das ist nicht möglich. Ne? Wenn sie den Ingo dabei gehabt hätten wollen, wie gesagt, die kennen den Ingo, dann hätten sie das getan. Ja, das sind ja nicht die Wald- und Wiesen-Journalisten, sondern das sind ja dann wirklich so Filmemacher, die einzelne Formate drehen. Ich weiß nicht, wie das in dem WDR strukturiert ist, aber man könnte ja vielleicht einfach mal reinhören. Ich rede da nochmal mit dem Ingo drüber, vielleicht hat er da eine Idee. Das ist auf jeden Fall sehr ärgerlich. Verzeihung, wenn ich mich kurz melden darf. Hallo Grumpy. Paki. Bei aller Liebe, ich wiederhole jetzt den Satz, den Moni gesagt hat. Wenn unsere Pressestelle nicht informiert wird, kann sie nichts machen. Unsere Pressestelle ist nicht dazu da, dem WDR irgendwelche Vorgehensweisen vorzuschreiben von Dingen, von denen sie nichts wissen. Was der WDR plant, wo die zukünftig ihre Schlägereien machen wollen, mit dem höchsten Peinlichkeitspotenzial, wo ich gerne sozusagen politische Berufsanfänger sehen möchte, wie sie versuchen, eine Schlägerei zwischen einem 22-Jährigen und einem 45-Jährigen zu schlichten. Viel Erfolg. Ich habe im Übrigen, was diese Veranstaltung angeht, von Anfang an gesagt, das Peinlichkeitspotenzial ist so hoch. Ich, als ich das erfahren habe, ich glaube erst am 12. oder so diesen Monats, habe dir gesagt, ich würde das mit der Kneifzange nicht anfassen. So viel dazu. Okay, ich kenne das Format jetzt nicht, wenn ihr mir ein paar oder wenn ihr uns allen mal so ein paar Infos von dem, was ihr da gesagt habt, drüber geschickt, einen Link oder so, wäre vielleicht das Fernsehen. Was für ein Link? Ihr habt doch gerade erzählt, dass da eine Schlägerei war, dann wird's ja da irgendwo was. Nachrichten? WDR? Ja. Wann läuft das Format? Wo habt ihr das gehört? Wie komme ich da dran? Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie den ganzen Abend damit zu verbringen, mir zu suchen. Also das Format selber, die Sendung, die jetzt sozusagen gedreht, aufgezeichnet wird, diese eine Woche, die jetzt die Politiker verfolgt werden, die sechs, wird am 24.08., soweit ich weiß, ausgestrahlt werden. Ich meine sogar irgendwie, die Uhrzeit wäre 21.15 Uhr. Die Sendung geht 45 Minuten und soll sozusagen Politiker zeigen, wie sie Probleme, ich meine in Duisburg wäre es irgendwo, lösen. Ja, in Duisburg-Marxloh, wo es halt heute zu dieser Massenschlägerei gekommen ist. Da habt ihr einen Link. Ah, danke, Ralf. Dankeschön. Also vielleicht abschließend nochmal, das ist ärgerlich, das war doof, das wissen wir auch. Wir werden natürlich versuchen, sowas zu vermeiden. Aber was der Grumpy gerade sagte, als wir das gehört haben, haben wir auch gesagt, ne? Was ist das für ein Format? Wollen die unter Umständen auch Politiker vorführen? Und auch wenn das hier ärgerlich ist und der Kai auch mit dem, was er sagt, recht hat und wir da besser werden müssen, glaube ich nicht, dass man das so an die große Glocke hängen muss, weil das passiert halt immer mal wieder, dass es ein Missverständnis ist. Da müssen wir dran arbeiten, dass es besser wird und gut ist. Also es wird auch nicht wahlentscheidend sein, ob wir jetzt in diesem WDR-Format mitgemacht haben. Wenn ich nochmal kurz darf, wie ich das Format verstanden habe, wird es halt außer dieser Geschichte am 24.08. auch in der Zwischenzeit dauernd noch Berichterstattung von der Presse geben und die Möglichkeit, dass Presse sich in dieser Woche auch irgendwo in dieses Haus mit oder wo auch immer diese untergebracht werden, mit einzieht, um da Fragen zu stellen. Was ich daran meine, ist, klar, wir können dem WDR nicht unbedingt vorschreiben, dass der unsere Kanäle so bespielt, wie wir das wollen. Was wir aber durchaus nochmal ansprechen können, ist, dass wenn solche und das Sachen von größerer Tragweite, und da geht es immerhin um eine Geschichte, die für ganz Nordrhein-Westfalen interessant ist, nicht nur einer dann hat und das dann weiß, sondern der hätte es ja an die Pressestelle weitergeben können und auch mit dem LAFO drüber sprechen können. Jetzt das sollte, hast du es erkannt. Das hätte man, sollte man vielleicht dann nochmal in euren, aber auch in sonstigen Gremien, wo man so ist und mit den anderen redet, besprechen und sagen, dass sowas wichtig ist. dass halt, wir haben mal gesagt, das mit der Transparenz und so, das muss ja nicht öffentlich sein, aber es reicht ja schon, wenn es so eine Semi-Öffentlichkeit in den eigenen Medien hat. Also ich habe das ja gerade schon gesagt, wir wissen ja, wo der Fehler liegt. Hätte derjenige oder diejenigen, ich weiß gar nicht, ob es eins oder zwei Leute waren oder drei, hätten die uns Bescheid gesagt oder dem Ingo Bescheid gesagt, dann wäre das alles nicht passiert. Aber ich sage nochmal, das ist Anfang des Jahres da irgendwo besprochen worden und dann ist das, sag ich mal, in Vergessenheit geraten, bis es jetzt plötzlich hieß, ups, ist ja schon bald soweit. Und dann, ah, guck, ist Plenum, ich kann ja gar nicht. Und da ist es, das ist der Fehler gewesen, du hast recht. Der hätte uns informieren müssen und dann hätten wir sicherlich frühzeitig auch geguckt, wer kann da, wenn wir das im Februar als Fraktion gewusst hätten, dann hätten wir doch ganz klar den Landesvorstand informiert oder geguckt, wer geht dahin. Es war dann einfach zu spät, bis die Fraktion es erfahren hat. Das wissen wir, das werden wir ansprechen. Also wir werden auch nochmal allen sagen, wenn ihr Pressetermine habt, bitte sagt unserer Pressestelle Bescheid. Aber ich sag nochmal, mehr können wir ja nicht tun. Als immer wieder auch darauf hinweisen. Ja, das Einzige, was da drin. Sorry. Jetzt hatte der Bernd sich schon zweimal im Chat gemeldet, wegen mit einer Wortmeldung. Ich glaube, er sollte mal dran sein. Oh, das ist aber nett, ja, danke. Wo soll ich anfangen? Was soll ich sagen? Also keiner macht irgendjemandem persönlich einen Vorwurf. Ich habe lediglich ein paar Anmerkungen dazu zu machen. Also erstmal, ich weiß nicht, wer dieser Ingo ist. Ich habe keine Ahnung, wie das da strukturiert ist, wer da wem irgendwas weitergibt oder weitergeben muss. Das Erste, was ich sagen möchte, also Top-Sekret beim WDR, das mag alles sein, aber der WDR ist weder der Verfassungsschutz noch der BND noch sonst was. Also da halte ich eine Unterwürfigkeit in dieser Form für eher unangebracht. Das ist mal das Allererste. Das Zweite, ja, mach ja sein, ist ja gut. Na und? Das wechselt da so schnell, Paki, was soll's? Dumme Fragen gibt's nicht, nur dumme Antworten. Das Zweite, Grampi, sieh's mir bitte nach, ist nicht böse gemeint, aber sind wir jetzt auch schon wieder so fein, dass wir sagen, nee, solch eine Sendung und da gehe ich nicht hin und das würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen. Ich weiß nicht, ob der Stand im Augenblick schon wieder so ist. Ich selber hatte diese Mail auch gekriegt, habe die quer gelesen, ich habe da geheim gelesen und dann gar nicht weitergelesen. Weiß also gar nicht, worum es geht. Um das mal grundsätzlich zu sagen und auch gerade genau, wenn der Kollege schon so lange Pressesprecher ist, dann sollte ihm auch klar sein, dass Airtime, die man kriegt für nichts, für lau, eine gute Sache ist. Egal was auch immer für ein Format das ist und worum es dann auch immer geht. Wir alle werden sowas zu schätzen wissen. Und Moni, ja, du verlierst die Wahl nicht wegen einem Detail in dieser Form. Die Summe der Details macht's nachher. Nicht komplett bei dir. Sollte auch von meiner Seite kein Vorwurf an euch oder an die Fraktion insgesamt gewesen sein. Brauche ich nichts zu sagen. Genau. Ich denke, damit haben wir das jetzt auch hinreichend und ausreichend besprochen. Sollte sich jetzt keiner mehr zu einer weiteren Wortmeldung melden, würde ich gerne weitermachen. Ich würde noch einfach mal so aus Prinzip vorschlagen, dass die Fraktion einfach das Redman nutzt, um Termine solcher Art intern für alle verfügbar zu haben. Gut, ich nehme an, die Moni hat das mitbekommen und würde den Top damit jetzt beschließen wollen. Ist das Redman, also nee, die Diskussion müssen wir jetzt nicht führen, da müssen wir mal ein andermal noch vielleicht nochmal drüber reden. Wie ist das Redman denn zugänglich? Ist das öffentlich? Ihr habt bei euch in der Fraktion ein Redmine-System am Laufen. Ja, ist eine andere Problematik, ist schon gut. Ich weiß, was du meinst. Ja, danke. Also solange das nicht alle benutzen, ist es müßig. Andere Diskussion. Richtig, machen wir ein andermal. Ich wünsche euch noch was. Dir auch, Moni. Danke für deinen Bericht. Danke. Viel Glück morgen. Danke dir. Tschüss. Tschö. Nein, Moni darf natürlich noch einmal, aber sie hat ja selber gesagt, so eine halbe Stunde hat sie nur. Und die haben wir jetzt fast verbraucht. Gut, dann, wenn niemand was dagegen hat, würde ich weitergehen in die Zeile 163 zu den Terminen. Grumpy war noch da, der wollte vielleicht auch noch was zum Thema Fraktion sagen. Grumpy? Nö, ich bin meiner Überprüfungs- und Überwachungspflicht Moni gegenüber sauber nachgekommen. Er hat Überwachung gesagt. Gut. Jetzt bin ich gerade nicht im Bilde. Soll ich jetzt die Termine verlesen oder machst du das, Akko? Ich kopiere die eigentlich nur immer so vom vorherigen Pad. Ihr hattet irgendwann mal gesagt, ihr wollt... wollte gerne diesen Termine-Thread haben. Gut, macht es denn Sinn, die zu verlesen, damit die nur Zuhörer in Anführungszeichen die dann auch zur Kenntnis nehmen können? Mach doch kurz stichwortartig. Gut, es gibt die FSA-Tour 2015. Dazu gibt es Termine in NRW, die man auf der Seite der www.piratenpartei-nrw.de finden kann. Dann gibt es am 12.07. eine Hanf-Demo in München. Und am 30.08. gibt es unseren NRW-TDPA, also Piraten-NRW-TDPA, der auch auf den, der im Wiki piratenpartei.de unter /NRW zu finden ist. Fragen zu den Terminen, Anmerkungen, Anregungen oder weitere Termine, die hier noch fehlen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann wären wir jetzt in Zeile 170 bei den Anträgen an den Landesvorstand. Darf ich noch mal einmal dazwischen wegen Terminen? Ja, gerne, Moni. Bei mir im Kalender steht, dass eine LAFO-Fraktionsklausurtagung angesagt ist am 22. oder 23. August. Wir müssen das heute nicht entscheiden. Ich möchte nur, dass ihr das auf dem Schirm habt, dass wir wissen, wir müssen darüber sprechen, welcher dieser beiden Tage es sein soll, wenn es denn einer sein soll. Ja, danke für den Hinweis. Ich weiß, dass ich beide Tage bei mir im Kalender blockiert habe. Aber tatsächlich müssen wir noch den konkreten Tag klären. Der Grumpy hört ja noch mit, der nimmt das auch gerne mit und dann sollten wir uns in den nächsten Tagen dazu mal finden. Danke, Moni. Dann komme ich jetzt zu den Anträgen an den Landesvorstand in Zeile mittlerweile 172. Der erste Antrag aus dem Bereich Sonstiges mit der Ticketnummer 139783 von Horst Wessling. Ich verlese den Antrag kurz. Antragstext. Ich bitte den Landesvorstand, die momentane Geschäftsordnung durch die überarbeitete Neufassung, Klammer auf, als Antrag beigefügt, Klammer zu ersetzen. Und als Beschreibung fügt der Horst Wessling noch hinzu, die Neufassung finde ich leichter lesbar, eindeutiger und schöner. Möchte der Antragsteller dazu etwas sagen, falls er hier ist? Also der Antragsteller hatte mal irgendwo bekannt gegeben im Ticket, dass er kein Mumble kann. Gut, dann hat sich das augenscheinlich auch bis zum heutigen Tage nicht geändert. Möchte einer von eins von meinen Vorstandsmitgliedern dazu was sagen? Also wir hatten ja sowieso vor, unsere GO noch zu entschlacken. Da sind wir bisher nicht zugekommen. Wir wollten uns ja mal irgendwie auf dem Pad zurecht gemacht haben und wollten uns dazu getroffen haben, im Mumble oder auch Real Life. Und ich habe mir den Antrag von dem Horst zwar durchgelesen, das sieht hübsch aus. Da sind aber wieder Sachen drin, die da eigentlich nicht reingehören, sondern eher in die Satzung. Von daher würde ich diesen und auch den nächsten Antrag ablehnen, weil wir ja selber noch vorhaben, unsere GO entsprechend zu entschlacken und aufzubessern. Da kann ich mich einfach nur 100% anschließen. Ich finde auch das Ansinnen finde ich wirklich unterstützenswert, aber wir sollten das selber nochmal überarbeiten. Gibt es weitere Stimmen dazu? Dann bitte der Schlumpf fragt, warum das, warum der Anhang nicht im Wiki ist. Kann ich sagen, weil dieser Anhang ist unsere Geschäftsordnung. Also einfach in einem Word-Dokument. Ich gehe davon aus, der Schlumpf meint den Anhang vom Horst. Ja, habe ich jetzt auch gedacht. Das ist der Anhang vom Horst, so wie ich sage. Der ist ein Word-Dokument mit unserer GO. Nein, mit der geänderten. Aber die Änderungen stehen ja. Nee, die ist nicht geändert. Die Änderungen stehen in dem Antrag. Und die stehen wiederum im Pad. Ich weiß nicht, warum Horst unsere GO in ein Word-Dokument oder warum die uns die nochmal mitgeschickt hat, weil wir haben die ja. Also wenn du den Anhang sehen willst, Schlumpf, dann guck einfach ins Wiki in unsere Geschäftsordnung. Du meinst die Anträge, die da jetzt noch kommen von ihm, oder was? Ja, es ging doch gerade um den Antrag, um den Anhang. So, ich habe das Ticket aufgemacht, da stehen die drei Anträge mit den einzelnen Begründungen und der Anhang ist ein Word-Dokument mit unserer Geschäftsordnung. Und das macht meines Erachtens keinen Sinn, den nochmal zusätzlich ins Wiki zu stellen. Nee, wenn das so ist, natürlich, aber Frömpf sagt ja auch gerade zu Recht, er schreibt ja da, er hat das die überarbeitete Neufassung als Anhang beigefügt. Also das heißt, als Anhang hat er dann tatsächlich nur die alte GO beigefügt. Ja, die hat er halt neu gefasst, im Sinne von grafisch aufgesetzt oder ne, formatiert. Ach, da sind gar keine inhaltlichen Änderungen. Das ist nur in Comic Sans und in Fett oder so, ja? Und ein paar Absätze. leichter zu lesen. Gestalten. Okay, dann verstehe ich das. Das war ja aus dem schriftlichen Kram hier nicht klar. Ich dachte, er hätte sich inhaltlich was geändert. Ja, du, er schreibt ja schon in seiner Beschreibung, die Neufassung finde ich leichter lesbar, eindeutig und schöner. Hm. Oh Mann, müssen wir uns darüber so lange unterhalten? Sorry, das habe ich auch anders aufgefasst. Ja, wir müssen jetzt nur noch bei Diskussion schreiben, dass wir diskutiert haben. Und ich würde jetzt vorschlagen, wenn keine weiteren Wortmeldungen kommen, stimmen wir den Antrag ab. Wollen wir die Anträge, die da thematisch zusammengehören, auf einmal abstimmen? Dafür. Dafür. Dafür. Enthaltung. Dafür. Enthaltung. Ich habe das jetzt nicht verfolgen können, haben jetzt alle ihre Zustimmung, Enthaltung oder Ablehnung ausgedrückt. Ihr stimmt das jetzt zusammen ab, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Meinungsbild war positiv. Lass einfach abstimmen, Masch. Okay, dann fange ich dieses Mal von unten an. Sebastian? Ich würde ablehnen. Danke. Bernd? Steht schon drin. Fürs Audioprotokoll. Dagegen. Der Stahlrabe, bitte. Auch dagegen. Ralf? Dagegen. Dennis? Dagegen. Bucky? Danke, Horst, für die Anregung. Wir werden das mit in unsere Überlegungen mit einbeziehen, dagegen. Ja, ich danke auch für die Anregung, dass das grafisch vielleicht ein bisschen besser darstellbar bin aber auch dagegen. Gut, jetzt habt ihr irgendwelche Anträge zusammengefasst. Ich muss jetzt mich orientieren, wo wir hin müssen. Ich denke mal, wir sind dann jetzt in Zeile 214 beim 15 beim nächsten sonstigen Antrag mit der Nummer, Ticketnummer 139783. Auch der Antrag ist vom Horst. Ich verlese ihn kurz. Ich bitte den Landesvorstand, den in euren Sitzungsprotokollen unter NÖ-Teil stets wiederkehrenden Satz zu ändern in, Anführungszeichen, dient dazu, Pünktchen, Pünktchen, Komma, welche zur Wahrung des Schutzes von personenbezogenen Daten unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt werden müssen, Abführungszeichen. In der Beschreibung führt er dazu noch aus, Piraten waren den Schutz personenbezogener Daten, die NSA und andere Bösewichte, Klammer auf B, Klammer zu, waren Daten, die personenbezogen und daher, Klammer auf eigentlich, Klammer zu, schützenswert sind. Gibt es zu dem Antrag Diskussion? Ich habe eine Wortmeldung. Ich dachte, wir stimmen die alle drei ab, mit dem Meinungsbild eben und nicht nur die ersten zwei. Aber gut. Das war das eben, was ich meinte mit, wir haben jetzt was gemeinsam abgestimmt und ihr müsst mir helfen, wo wir gerade sind. Ja, gut, da steht jetzt in Zeile 210 die Abstimmung über GO-Änderungen 1 und 2. Und jetzt reden wir letztendlich. Ich kann da auch eine 3 draußen machen, ich war mir aber auch gerade nicht sicher, sorry. Okay, dann war das ein Missverständnis. Das heißt, wir ziehen die Abstimmung über die Tickets, die 3 Tickets vom... Das ist ein Ticket mit 3 GO-Änderungen und die haben wir letztendlich alle 3 abgelehnt. Deswegen können wir eigentlich die Abstimmung in Zeile 210 copy, also beziehungsweise ausschneiden, kopieren, pasten in Zeile 235 und damit wäre das Thema abgehakt. Damit das auch eindeutig und sicher ist, frage ich die anwesenden abstimmenden Vorstandskollegen, ob sie das alle so befürworten, beziehungsweise ob sie die Abstimmung auch unter dieser Voraussetzung getätigt haben. Ich hatte das so verstanden. Ich auch. Ich würde da noch gerne was zu sagen. Ja, ich lasse mich eben die Abfrage nochmal vervollständigen. Das ging jetzt durcheinander. Ich frage jetzt von oben nach unten durch. Ich hatte es nicht so verstanden, bin aber einverstanden mit der Vorgehensweise. Paki hat es so verstanden, habe ich mitbekommen. Dennis, du? Ja. Ja, du bist du oder was meinst du? Nein, ich habe das auch so verstanden. Danke, Ralf. Ich habe das auch so verstanden wie Paki. Danke, Stahlrabe hatte das schon gesagt. Bernd? Ich weiß gar nicht, worum es geht, ich enthalte mich. Und Sebastian? Ich hatte das auch so verstanden, kann aber verstehen, dass Vaku nur die GO-Anträge genommen hat. Okay, dann stelle ich fest, dass bei 2 Enthaltungen einstimmig dass die Vorgehensweise, dass wir alle 3 Bestandteile des Tickets in einem Mal abgestimmt haben, für uns alle okay ist. Danke. Okay, dann kämen wir zum nächsten Antrag, den wir in Zeile 236 finden. Auch ein sonstiger Antrag, der ist vom Ralf. Hat die Ticketnummer 140764 und die Bezeichnung Bearbeitung von Kündigung der Mitgliedschaft ohne Bestätigung bei Mängel. Ich verlese den Antragstext. Der Landesvorstand beauftragt die Beauftragten des Verwaltungsteams Anträge... Warte mal kurz, bitte. Ich glaube, Schlumpf hatte noch eine Wortmeldung. Genau. Entschuldigung, Schlumpf, war keine böse Absicht. Ich wundere mich eigentlich nur, dass ihr so viel Zeit darauf plempert. Also ich meine, der erste Teil war ja nur wirklich rein Layout, was sich eh an dem Layout der Webseite orientieren muss. Der dritte Teil, so eine rein kosmetische Änderung. Und da reden wir hier minutenlang drüber und verblasen die Zeit von etlich vielen Leuten. Ihr macht sonst irgendwie ganz viele Dinge im Umlauf. Solche Peanuts, könnt ihr die nicht einfach auch mal zwischendurch fertig machen? Statt das hier in so einer LAFO-Sitzung zu diskutieren, ich finde das eigentlich echt furchtbar, dass man sich darüber überhaupt unterhalten muss, ob man so einen Satz da streicht oder nicht, oder so ein Layout-Gedöns. Ich finde, da gibt's echt Wichtigeres. Da bin ich völlig bei dir. Das tun wir auch oftmals. In diesem Fall haben wir es nicht getan. Die Gründe dafür sind sicherlich bei verschiedenen Vorständen zeitlicher Natur gewesen. Und das ist jetzt die Situation. Aber du hast recht, wir könnten natürlich vieles im Umlauf beschließen und mehr, als wir es bis jetzt getan haben. Weitere Meinungen dazu oder soll ich zum nächsten Antrag? Plus eins für Schlumpf und weiter. Er hat ja völlig recht, also weiter. Müssen wir gar nicht breit treten. Ja, bitte. Okay, der nächste Antrag, wie gesagt, ein sonstiger. Ich wiederhole nochmal die Ticketnummer 140764. Thema Bearbeitung von Kündigung der Mitgliedschaft ohne Bestätigung bei Mangel. Antragstext. Der Landesvorstand beauftragt die Beauftragten des Verwaltungsteams, Anträge auf Kündigung der Mitgliedschaft, die trotz Mängel im Antrag nicht nach 3 Monaten bestätigt wurden, durchzuführen. Hierbei ist von den Mitgliedern des Verwaltungsteams gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem zuständigen Vorstand zu berücksichtigen, dass Fake-Kündigungen möglich sind, die hinterlegte Mailadresse vor Einleitung des Kündigungsprozesses einmal angeschrieben wird. Dazu wird in der Beschreibung noch ausgeführt, bei Durchsicht der offenen Kündigung sind einige Tickets aufgefallen, die Mängel aufwiesen. Zum Beispiel Absender-Mailadresse nicht die hinterlegte, keine Mitgliedsnummer angegeben und ähnliches. Im Regelfall wird das Mitglied angeschrieben und um Bestätigung der Kündigung gebeten. In den meisten Fällen funktioniert das problemlos, aber mittlerweile liegen 50 Kündigungen in Klammern größer 6 Monate bis zu 3 Jahren vor, die nicht bestätigt wurden. Damit ist auch die Beschreibung fertig. Gibt es zu dem Antrag Diskussionsbedarf, Hinweise, Wünsche, Infos? Ja, ich hatte das schon geschrieben. Ich halte das für nicht machbar. Wir sind verpflichtet, die Willenserklärung wieder einzufordern, um genau das zu verhindern, dass irgendjemand so eine Fake-Kündigung ausspricht. Wenn jemand wirklich kündigen will, dann wird er auch kein Geld mehr bezahlen. Wenn der kein Geld mehr bezahlt, dann wird er gemahnt und dann wird er auch rausgeworfen. Aber einfach zu sagen, hier auf Zuruf Mitglieder rauszuwerfen, das halte ich für kritisch, halte ich für nicht gut. Ja, dazu möchte ich was sagen. Ich habe ja oben auch schon reingeschrieben, ich habe so ein bisschen Fleißarbeit gemacht. Erstmal habe ich die ganzen alten Tickets kontrolliert, die da noch lagen. Davon sind circa 30 Stück, die tatsächlich schon irgendwo anders ausgetreten sind, nämlich beim Bund und auf ausgetreten standen. Dann hatte ich 2 Todesfälle da drin, die angeschrieben worden sind, irgendwann mal, ich will da jetzt keine Jahre nennen, die natürlich auch nicht geantwortet haben. Und ich habe von den jetzt 56 Tickets, ich habe es gerade kontrolliert, 16, die aktuell noch nicht älter als 3 Monate sind, und 40 Stück, die mindestens 6 Monate alt sind, wenn nicht älter, wo ich auch jeweils in die Tickets jetzt erstmal nachgeguckt habe, wann haben die bezahlt, wie oft haben die bezahlt. Es waren grob geschätzt 50%, die entweder den Erstbeitrag nie bezahlt haben, das waren 2012er Mitglieder, da wurde das noch nicht abgefragt, oder da wurde man noch nicht, oder konnte man Mitglied werden, wenn man auch den Erstbetrag nicht bezahlt hat. Und die anderen sind dann so Erstbetrag oder vielleicht auch noch einen Zweitbetrag bezahlt, danach nie wieder. Und welche, wo dann einfach drin stand, ich bin eurer Scheißpartei nie beigetreten, löscht mich gefälligst, Punkt. Und natürlich auch nie eine Rückantwort gegeben, nie bezahlt. Ich habe gesehen, dass sogar einige auf Lastschrift stehen. Die werden wahrscheinlich immer noch fleißig abgebucht, ob die Adressen und Mailadressen noch stimmig sind. 2 habe ich mal angetestet, die sind beide gebounced. Man müsste das vielleicht jetzt auch nochmal mit den Postrückläufern abgleichen. Da könnte man sehen, dass da von den 40 bestimmt auch noch 20 bei sind. Das sind tatsächlich wirklich echte Altlasten. Es dreht sich nicht darum, irgendjemand hier sein Recht zu nehmen, Mitglied in der Partei zu bleiben. Bei den Mahnläufen werden die wahrscheinlich auch jedes Mal wieder angeschrieben und zurückkommen. Kostet alles Geld und Zeit. Ja, habe ich schon verstanden, dass mit, also da, wo nicht bezahlt wird, denke ich, wird sich das zwanglos ergeben. Da, wo aber bezahlt wird, also wo weiter abgebucht wird, bin ich der Meinung, kann man das so nicht machen. Also die Regelung hat schon ihren Sinn. Du hast es gerade erwähnt, Mail-Rückläufer und Post-Rückläufer sind wir aktuell auch gerade dabei, da mal zu gucken. Wenn sich das dann dadurch bereinigt, umso besser. Aber wie gesagt, die jetzt, sage ich mal, relativ frisch sind, die können wir nicht einfach so löschen. Das geht meiner Meinung nach nicht. Kannst du relativ frisch definieren? Naja, was er gesagt hat, jetzt so in den letzten Wochen. Also ich sag mal, wenn die für 2015 noch bezahlt haben und haben im Laufe von 2015 dann gesagt, wir treten aus, es gab eine Nachfrage, darauf melden die sich nicht, dann glaube ich nicht, dass man die für 2015 ausbuchen sollte. Das könnte Schwierigkeiten geben. Nee, da ist auch gar keiner dabei. Also ich muss sagen, alles das, was jetzt in 2015 gelaufen ist, hat auch einmal frei funktioniert, auch mit Rückmeldungen. Ich habe keinen Fall dabei, wo ich jetzt gesagt hatte, okay, der würde jetzt in die Kategorie fallen, kann weg, der nach 12/2014, wo der Austritt da bekannt gegeben worden ist. Wir haben also alle für 2015 nicht bezahlt, im Regelfall für 2014 und für 2013 auch schon nicht. 16 Fälle sind da, die jetzt aktuell sind, also ich sag mal so die letzten 8 Wochen, wo aber tatsächlich ein Mailkontakt besteht, beziehungsweise wo auch teilweise Beiträge geflossen sind, wo sogar ein Fall noch dabei ist, der sogar noch überlegt, ob er austritt oder nicht. Ja, also wie gesagt, wenn Zahlungen ausstehen, dann brauchen wir diesen Beschluss hier nicht. Dann werden die angemahnt, wenn die nicht zahlen, fliegen die raus. Und für alle anderen, naja gut, ich wiederhole mich. Ja, aber ich kann sie nicht anmahnen. Soll ich euch die rüberschieben, dass ihr die dann mahnt und wenn sie sich dann nicht melden, dann raus? Oder ich möchte sie irgendwie da weghaben und vor allen Dingen möchte ich vermeiden, dass die weiterhin abgebucht werden oder und eben zurückgehen lassen, dass sie angeschrieben werden müssen, kostet Geld, kostet Zeit und so weiter. Wenn ihr sagt, okay, schiebt die rüber, wir mahnen die an, dann schiebe ich die zum Schatzi-Team. Ihr mahnt die einmal an, wenn sie dann da sind, spazier sie raus. Ansonsten so mache ich das mit Jörg. Ich würde fast sagen, das wäre die vernünftige Vorgehensweise. Würde ich mit Martin nochmal Rücksprache halten, aber wenn das wirklich um diese 16 Leute geht, ja, dann würde ich sagen, machen wir das so. Wäre ich auch dafür. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich Leuten die E-Mail zurückgeschickt habe, wo sie gekündigt haben und gesagt habe, ich brauche alles Schriftliche auf Papier mit einer Unterschrift. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt, darum geht es ja in diesem Antrag. Wobei ich dazu sagen muss, es sind 16 aktuell von diesem Jahr, die ich nicht anpacken würde. Es dreht sich um alle die länger als 6 Monate liegen beim jetzigen Stand. Wir können auch gerne die größer 3 Monate durch 6 ersetzen, aber dass wir da zumindest eine Hausnummer haben, wo wir anfangen können, aha, jetzt können die langsam weg. Also wir sollten jetzt nicht darüber diskutieren, wie wir es besser als beantragt umsetzen könnten, sondern wir sollten tatsächlich über den Antragstext und Inhalt diskutieren oder ihn jetzt beschließen oder ablehnen. Nee, das sehe ich nicht so. Ich sehe schon, dass man darüber diskutieren sollte, aus welchem Grunde dieser Antrag überhaupt aufgetreten ist. Und wenn wir diese Ursache lösen, dann brauchen wir diesen Antrag nicht mehr. Und an der Stelle würde ich tatsächlich sagen, schiebt die Dinger rüber, ich spreche mit Martin. Und wenn wir da nicht zu Potte kommen, dann unterhalten wir uns über den Antrag nochmal. Ja, aber ich glaube, der Piratenschlumpf wollte auch was sagen. Der ist im Sprecherraum. Der kennt das ja auch noch sehr gut. Schlumpf, wenn du sprechen möchtest, bitte. Ja, ich habe den Antrag auch erst nicht so ganz verstanden. Aber zum einen, das, was natürlich der Stahlrabe sagt, finde ich irgendwie den vernünftigen Ablauf. Mahnlauf, 2-mal mahnen, einmal in die Bundessatzung gucken, wie die Bedingungen sind und dann raus damit. Und wer zahlt, hat man kein Problem mit. Und das ist doch sowieso ein grundsätzlich ein normaler Prozess, dass, wie es in dem Antrag drin steht, man bei einer Kündigung, wenn die per Mail reinkommt, die hinterlegte E-Mail-Adresse nochmal anschreibt. Dafür braucht man den Antrag nicht, das ist so normal. Und wenn jemand irgendwie anders gekündigt hat, was weiß ich, ohne Unterschrift oder so, dann ist es eh ungültig. Ich weiß ja nicht, was da für Mängel noch in den Anträgen sind. Deshalb, ich verstehe auch nicht wirklich, wozu man diesen Antrag braucht. Das Mahnverfahren macht irgendwie mehr Sinn. Das Problem ist, dass die auf die zweite E-Mail dann nicht mehr antworten. Ja, und dann hast du 2 Fälle, wie du schon gesagt hast. Entweder zahlen die noch oder die zahlen halt nicht mehr. Und wenn sie noch zahlen, ist halt irgendwie eine Willenserklärung und wenn sie die Lastschrift nicht zurückgehen lassen, ist es auch eine. Wenn sie die Lastschrift zurückgehen lassen oder platzen lassen, dann vermerkt man das, dann sagt man Bescheid, dann wird die nicht mehr gezogen, dann sind die irgendwann nicht mehr stimmberechtigt oder zahlen halt nicht mehr, dann hast du diesen Status, dass du sie mahnen kannst und dass sie nicht gezahlt haben und dass sie deshalb gestrichen werden können, irgendwann erreicht. Also genau das, was du gesagt hast, Stahlrabe, eigentlich, das normale Verfahren. Ja, also dann praktisch rüber zum Schatzmeisterteam, dass die nochmal angemahnt werden. Aber wie gesagt, das sind Leute, die angeschrieben worden sind, nie geantwortet haben, seit Jahren nicht in Einzelfällen und im Regelfall nicht bezahlt haben. Ich habe in den ganzen Tickets drin vermerkt, ich habe mir die Daten ja zusammengesammelt. Ich sag mal, 50% sind die, die entweder noch nie gezahlt haben oder maximal den Erstbeitrag und alle irgendwann 2012 eingetreten sind und danach nichts passiert ist. Aber wir können es gerne so machen, ich schiebe die dann rüber und dann können die alle einmal gemahnt werden und fertig. Ja, ich glaube, das Verfahren steht sogar in der Satzung. Man muss die zweimal mahnen im Abstand von einem Monat. Nagelt mich jetzt nicht fest, lest das nach. Und die müssen 12 Monate mit ihrer Zahlung im Rückstand sein. Und das hat man dann innerhalb von 2 Monaten wahrscheinlich erledigt und kann die dann streichen. Dann gibt es einen Streichungsantrag an den Bund. Da gibt es, glaube ich, auch irgendein Verfahren für. Und dann aus die Maus, raus damit. Fertig. Jo, dann schiebe ich die, wo ich genau weiß, dass sie lange nicht bezahlt haben, demnächst in den Schatzmeisterteam rein, dann müsst ihr durchgucken. Alle die, wo das unsicher ist, wie gesagt, die letzten 16 stehen nicht zur Diskussion, die sind aktuell, die sind in Arbeit, da wird kommuniziert. Das ist es nicht, es sind tatsächlich die alten, die von 2013, 2014, 2012 sind. Okay, mach das so und dann sprechen wir nochmal. Jo, dann sollten wir den jetzt ablehnen, so wie er da steht. Oder zurückziehen. Oder ich ziehe den zurück. Genau, das mache ich, das ist noch schneller. Gut, damit wäre der Antrag mit der Ticketnummer 140764 vom Ralf, vom Antragsteller, zurückgezogen. Und wir wären am Ende der Anträge, die hier abzustimmen sind. Vako, du hast die im Umlauf beschlossenen Anträge schon verlesen, schon eingelesen? Ja, mit meiner lieblichen Stimme, genau. Das ist so lieb von dir. Dann vermerke ich jetzt noch kurz, dass es eine Zahl von Umlaufbeschlüssen gegeben hat, die von Vako eingelesen worden sind. Und gehe mal ans Ende der Liste der verlesenen Umlaufbeschlüsse und komme zum Bereich Sonstiges in Zeile 444. Das hatten wir, da ist in Zeile 445 Kommunikationsprozesse hinsichtlich WDR. Das hat die Moni gerade schon kurz so weit wie möglich aufgeklärt und darüber informiert. Dann bin ich bei Zeile 450, die Ticketnummer 140260 beinhaltet einen Vorschlag. Dieser Vorschlag ist jetzt sehr lang, soll ich den wirklich in Gänze verlesen? Ich möchte den bitte ungelesen ablehnen. Jo, plus eins und weiter. Ja, einen Vorschlag kann man ja schlecht ablehnen. Wir können den zur Kenntnis nehmen und zum Ausdruck bringen, dass wir ihn nicht gut finden. Also ich habe das mal nicht festgenommen. Beide bitte einzeln nochmal wiederholen. Ich denke mal, wir sind hier sowieso der falsche Ort für diesen Vorschlag, Antrag, was auch immer sein soll. Ist das nicht eine Sache des Bundes und des BPTs im schlimmsten Fall? Also es ist hier eh völlig falsch aufgehoben. Ich möchte auf einen Einwand vom Schlumpf zurückkommen und ähnlich wie vorhin der Schlumpf auch jetzt anregen, dass wir uns mit diesem Antrag nicht allzu lange aufhalten. Gut, gibt es jemand, der dazu noch etwas sagen möchte? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann hätten wir auch den Vorschlag in Ticket 140260 abgearbeitet und wären am Ende der öffentlichen Vorstandssitzung. Ich möchte mich bei allen Teilnehmenden bedanken und würde, wenn jetzt nicht noch eine Meldung kommt, die Vorstandssitzung um 21.49 Uhr den öffentlichen Teil schließen. Ich würde da noch was sagen. Oder? Ich habe mal den, das ist irgendwie schon länger, mehrfach angemahnt worden, hier die Satzung in PDF zu hauen. Das habe ich gerade gemacht. Ich lege die jetzt ins Wiki hoch und kopiere den Link noch ins Pad. Danke, Paki. Du bist multitaskingfähig, das wissen wir jetzt auch. Darf ich was sagen? Gerne, Sami. Ich bin ja eben gerade erst reingekommen. Ich hatte was unter Sonstiges. Und das betraf... Sami. Ja? Das hatten wir geklärt. Das kann ich dir, wenn du willst, unter vier Augen später nochmal erzählen oder du hörst dir die Aufzeichnung an. Du meinst das mit dem WDR und der Fraktion, oder? Ja, wobei das ja nichts mit Fraktion zu tun hat. Nee, aber das haben wir geklärt. Das war einer der ersten Punkte, die wir gemacht haben, weil Moni auch noch da war, Grumpy war auch noch da und wir haben auch noch ein paar Worte dazu gesagt und das haben wir eigentlich, denke ich mal, geklärt. Ja, ich habe die Zeit leider nicht mehr, die gesamte Aufzeichnung anzuhören. Ist ja der Anfang. Ja. Ja, okay. Gut, danke. Auch von mir die Einladung, du kannst mich gerne anrufen, dann gebe ich dir das wieder. Bis dann, Schatz. Dankeschön. Okay. Was ist Skype-Fu? Piratonym? Ist schon weg. Ah. Ist schon wieder weg. Nicht der Piratonym, sondern der Skype-Krempel unten. Okay. Ich wüsste nur gerne, was unter Skype-Fu zu verstehen Nein, ist. Nein, da unten war vor ein paar Zeilen drin und weiß ich nicht, so vom Gerüberlesen haben sie keinen Sinn ergeben, aber jetzt hier mal, ich wollte weiterfahren. Gut. Die letzte Chance für Wortmeldungen. 3, 2, 1. Ich höre keine weiteren Wortmeldungen und wir sind dann den öffentlichen Teil der Vorstandssitzung vom heutigen Tage, vom 25.06.2015 um 21.51 Uhr beenden und beende auch dann die Aufnahme. Danke euch alle für eure Teilnahme, für eure Anwesenheit. Jo, vielen Dank, Marsch, dir auch. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.